Also das Erste, was ich gleich nach dem Wachwerden mache, ist zu meinem Handy zu greifen. Naja, eigentlich geht es mit dem Handy schon los, bevor ich die Augen überhaupt richtig aufmache. Im Laufe des Tages wird das auch nicht anders. Immer wenn ich nichts zu tun habe, oder zumindest glaube, nichts zu tun zu haben, ertappe ich mich dabei, dass ich mal wieder auf dem Ding herumtippe. Irgendwie voll krass. Aber es ist wie ein Reflex und dann passiert es auch schnell, dass ich wichtige Sachen schleifen lasse. Grundsätzlich würde ich sagen, dass die Kommunikation bei mir eindeutig Vorrang hat. Je mehr ich aber darüber nachdenke, wie oft ich wirklich online gehe und was ich dann tatsächlich mache, naja, umso mehr wird klar, dass mir meistens doch gar nicht nach Kommunikation zumute ist. Facebook, Twitter, YouTube, lesen, ein Spiel spielen, Filme anschauen. Im Grunde schlägt man damit doch einfach nur die Zeit tot. Wie oft? Pro Tag? Das möchte ich lieber gar nicht wissen. Ich denke, wir verplempern da mittlerweile das halbe Leben und merken's nicht mal. Also ganz ohne Handy? Nö, das geht auf keinen Fall. Wozu denn auch, wenn es immer perfekt in die Hosentasche passt? Also, einmal will ich's aber wissen. Das aber nur zu wissenschaftlichen Zwecken. Ich denke, ich werde mich im kommenden Sommer selbst auf die Probe stellen und den 3. August komplett handyfrei machen. Das ist der Digital Detox Day, der Tag der digitalen Entgiftung. Da muss man einmal durch und nachher kann man das wieder überall posten.